Erster in dieser Zeit hilft Gott seinem Volk. Er bringt die Menschen nach Hause. Zweiter, Gott ruft alle Völker zusammen. Sie kommen in ein Tal. Die Völker waren böse zu Israel. Dritter, die Völker haben Menschen verkauft. Sie gaben Kinder für Wein weg. Das war sehr schlecht. Vierter, Gott spricht zu Tyrus und Sidon. Habt ihr Gott etwas getan? Gott straft euch jetzt schnell. Fünfter, ihr habt mein Gold gestohlen. Ihr habt mein Silber genommen. Ihr habt es in eure Häuser gebracht. Sechster, ihr habt die Menschen weit weg verkauft. Sie mussten ihre Heimat verlassen. Siebter, Gott bringt sein Volk zurück. Die bösen Taten kommen zu euch zurück. Achter, Gott verkauft eure Kinder an Israel. Israel verkauft sie an ein fernes Volk. Gott sagt das Neunte. Sagt es allen Völkern, macht euch bereit für Krieg. Alle Soldaten sollen kommen. Zehnter, macht aus Werkzeugen Waffen. Auch schwache Männer sollen kämpfen. Elfter, kommt schnell zusammen. Gott schickt seine starken Kämpfer. Zwölfter, die Völker kommen in das Tal. Dort spricht Gott sein Urteil. Dreizehnter, die Zeit ist da. Die Menschen waren sehr böse. Jetzt kommt die Strafe. Vierzehnter, sehr viele Menschen sind im Tal. Der Tag von Gott ist nah. Fünfzehnter, die Sonne wird dunkel. Der Mond scheint nicht mehr. Die Sterne sind weg. Sechzehnter, Gott ruft laut aus Jerusalem. Die Erde zittert. Aber Gott schützt sein Volk. Siebzehnter, alle wissen, ich bin euer Gott. Jerusalem ist ein heiliger Ort. Fremde kommen nicht mehr hinein. Achtzehnter, es gibt viel Wein und Milch. Überall ist Wasser. Aus Gottes Haus kommt ein Bach. Neunzehntes, Ägypten und Edom werden leer sein. Sie waren böse zu Gottes Volk. Zwanzigster, in Juda wohnen immer Menschen. Jerusalem bleibt für immer bestehen. 21. Gott straft die Mörder. Gott wohnt für immer in Jerusalem.